Barabuwe. Wer will Schleon, braucht uns nur zur Suche. Einer mit dem Schippe still, der Hunder mit der Karsch. So hauen mir der Pittlinger alle gerade Arsch. Eins, zwei, drei, vier! Wir sind alles Kellerparabuse. Wer will Schleon, brauchen sonst eine Suche. Wer da mit dem Schippe steht, andere mit der Karsch. So hauen mir die Pittlinger alle gerade Arsch. Wir sind alles Kellerparabuse. Wer will Schleon, brauchen sonst eine Suche. Wer da mit dem Schippe steht, andere mit der Karsch. So hauen mir die Pittlinger alle gerade Arsch. Wer mit dem Schiff ist, der andere mit der Karsch. So hauen wir den Pittlinger alle.